Lust und hab den ganzen Tag einfach Spaß und geb den ganzen Tag einfach Gas, weil ich weiß, dass ich übertrieben Hammer bin, so ein Typ zum Verlieben. Nichts hält mich auf und nichts hält mich wach. Ja, vielleicht gute Sounds in der funkelnden Nacht. Und dann bin ich down mit den Jungs ohne Frauen. Ganz egal, wir Männer brauchen gelegentlich ne Pause. Oh, oh, oh, oh. Sonst werden wir ein bisschen blöder und ein bisschen lieber. Und das wollt ihr ja nicht, nö. Ihr wollt so ein Typ mit Sexappeal, einer, der was bewegt, auf den die anderen hören. Weiß, wie's weitergeht, der lebt und lebt nach Plan B, nach Plan B, up. So ein richtiger Jackpot, so ne Misch aus Romeo und Sex. Yo, wisst ihr, wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben. Wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben. Ich geh raus und hab den ganzen Tag einfach Spaß und geb den ganzen Tag einfach Gas, weil ich weiß, dass ich übertrieben Hammer bin, so ein Typ zum Verlieben. Yeah, yeah, yeah. Ey, wir geben so viel Liebe, führen ständig Kriege und jagen das Fleisch aus dem Supermarkt. Und schon im Sandkasten gibt's Fäuste, wenn kleine Männer schreien. Gib mir deine Schaufel und so geht es weiter. Gib mir dein Pausenbrot, gib mir deine Freundin. Und unsere Frauen wollen die, die das überleben. Die mit dem geilen Leben, die einfach weitergehen. Ja, meine hat Glück und ich hoffe deine auch. Was sie ist weg, Pech, du machst jetzt einen drauf. Denn sie verpasst den Jackpot. So ne Misch aus Romeo und Sex. Yo, wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben. Wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben. Ich geh raus und mäh den ganzen Tag einfach Gras. Geh mit meiner Frau danach brav zum Arzt. Hey, ich dachte, dass ich übertrieben Hammer bin, Hammer bin, Hammer bin, Hammer bin. Schraubenzieher, Sägeblatt, Bolzenschneider, Akkuschrauber oder einfach ein Presslufthammer. Ihr wisst, wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben. Wir sind Männer, ziemlich dreckig und laut. Oh, Männer müssen ab und zu auch mal raus. Oh, Frauen, ihr wisst, dass wir eigentlich liebe Männer sind. Wir haben heute nichts getrieben.